Test 6, Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Was hat Erikas Familie am Wochenende gemacht? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Erika, wie war dein Wochenende? Hallo Thomas, eigentlich wie immer. Am Samstagmorgen war ich joggen, mit meiner Schwester natürlich. Wie immer. Nach dem Joggen habe ich meinem Vater beim Autowaschen zugeschaut und mich ausgeruht. Geholfen hast du ihm also nicht. Na gut. Und was haben deine Geschwister gemacht? Die waren alle sehr beschäftigt. Mein Bruder Stefan hat sein Rad repariert, weil er mit seinen Freunden eine Radtour machen wollte. Meine ältere Schwester Melanie beim Supermarkt einkaufen und mein kleiner Bruder Max ist mit seinem Dreirad im Hof gefahren. Und ich musste wieder einmal unser Zimmer aufräumen. Aha, dann hattest du ja auch was zu tun. Ein typischer Familientag also. Und am Sonntag? Was habt ihr da gemacht? Am Sonntag wollten wir in den Bergen wandern. Aber meine Großmutter hat ihren 80. Geburtstag und wir haben sie besucht. War lustig. Dann hattest du ja ein volles Wochenende. Und wandern kannst du ja auch am kommenden Sonntag. Ende von Teil 2.